Aufgabe 9d. H. Das Hähnchen ist für Herrn Hoffmann. Ich helfe Hanna. Er hat die Handynummer von Hans. Das Hotel heißt Heimat.